Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 573 an Goethe, Jena, den 1. März 1799. Nach 8 Wochen Stillstand beginnt also das Kommerzium durch die Botenfrau wieder. Ich glaube, in eine viel ältere Zeit zu blicken, als es wirklich ist. Das theatralische Wesen, der mehrere Umgang mit der Welt, unser anhaltendes Beisammensein, haben meinen Zustand indessen um vieles verändert. Und wenn ich erst der wallensteinischen Massa werde los sein, so werde ich mich als einen ganz neuen Menschen fühlen. Körner hat geschrieben, ich lege seinen Brief bei. Das Humboldtische Werk scheint auch bei ihm kein Glück zu machen. Es ist wirklich nötig, dass man einen passenden Auszug daraus irgendwo vor das Publikum bringe, dass das Gute und Schätzenswerte seiner Ideen in Kurs gesetzt wird. Wie gut ist es übrigens, dass Sie bei den Propyläen nicht auf Humboldt gerechnet haben, da man sieht, wie es ihm bei allem Scharfsinn und Geist nicht möglich ist, den Leser festzuhalten. Es ist doch eine sonderbare Erscheinung, dass er, indem er der Flachheit und dilettantischen Leichtigkeit, welche sonst die Autores Nobiles charakterisiert, zu entgehen suchte, in diese trockene Manier verfallen musste. Ich erhielt heute einen Brief von der Schimmelmann, der mir einen sehr schicklichen Anlass gibt, die bewusste Sache anhängig zu machen. Auch erfuhr ich darin zu meinem nicht geringen Erstaunen, dass Wallensteins Lager in Kopenhagen ist, denn es ist da bei Schimmelmanns vorgelesen und sogar an seinem Geburtstag von guten Freunden aufgeführt worden. Ich wüsste keinen andern Weg als von Weimar aus und fürchte, dass Ubique auch hier seine Hand im Spiel habe. Haben Sie doch die Güte, es zu untersuchen, und besonders bitte ich, die Piccolomini zu sich ins Haus zu nehmen, denn es wäre doch ein fataler Streich, wenn die Sachen in der Welt herumliefen. Auf Iffland kann ich keinen Verdacht haben. Ubique hat neuerlich in Kopenhagen Mäkelei getrieben, und von seiner Indiskretion ist alles zu erwarten. Ich kann Ihnen heute nichts mehr sagen, die Post drängt mich, und ich muss auch den Ubique abfertigen. Leben Sie recht wohl, Mayern, viele Grüße. Meine Frau empfiehlt sich bestens. Sie hat gestern der Loderischen Komödie beigewohnt und sich ganz artig amüsiert. SCH